Ich hab geträumt, ich wär ein Frosch und wache auf mit dickem Kopf. Gestern Nacht hat mich mein Weg wohl nach Hause geführt, was mich fasziniert. Ich stehe auf und lasch zur Zimmertür, dreh mir ne Kippe aus herumliegendem Altpapier. Aus Lethargie wird plötzlich Argwohn, der zerstörerisch wirkt, weil ich im Tran vergessen hab, wo sich mein Feuerzeug verbirgt. Da kommt mir ne Idee, meine Verzweiflung schwindet, weil sich in Haushalten mit Gasherd meist ein Anzünder befindet. Ich reiß die Tür auf und es knallt, ich tat es mit hoher Gewalt. Ich wollte in die Küche gehen, stattdessen bleib ich stehen. Das darf nicht sein, ich komm da nicht rein. Erster Brief. Er stellt sich der Gefahr. Er ist der Beef, egal wie eklig oder schlecht. Er ist der Beef, der Beef lebt und kämpft für sein Recht. Er ist so cool, er ist der Beef, cool, er ist so cool. Er ist der Beef, cool, er ist so cool. Er ist der Beef, cool, der Beef, cool. Der Anblick ist erbärmlich, doch ich reiße mich zusammen. Ich mache mich kurz warm und fange zielstrebig zu graben an. Ein riesiger Berg aus Essensresten und Müll, dass das mal meine Küche war, gibt mir ein schlechtes Gefühl. Ein Löffel bohrt sich in den Rücken und ich fange an zu fluchen. Wenn ich sonst mal einen brauche, muss ich wie bescheuert suchen. Nach einer Stunde halte ich den Anzünder in meiner Hand. Ich drücke drauf, ein lauter Knall, der ganze Müll, der steht in Brand. Egal wie unberechenbar, er ist der Beef, er stellt sich der Gefahr. Er ist der Beef, egal wie eklig oder schlecht. Er ist der Beef, der Beef lebt und kämpft für sein Recht. Er ist so cool, er ist der Beef, so cool, er ist so cool. Der Beef-Mogul.